Pilgerstreifzüge. Fragmente aus Politik und Kultur auf Radio Lotte Weimar. Okrutne i smutne jest życie, gdy świadomość odgadnie tendencyjną działalność duszy i ciała Twego. Ich begrüße euch ganz herzlich zur ersten Ausgabe von Wutpilgerstreifzüge, einer neuen Sendung auf Radio Lotte, die ihr ab jetzt regelmäßig hören könnt. Wutpilgerstreifzüge, das ist der Titel eines Gedichtes von Paul Celan, ein Gedicht, mit dem ich mich in dieser ersten Sendung auseinandersetzen möchte und anhand dem ich einen kleinen Eindruck vermitteln möchte, was hier in Zukunft in dieser Sendung zu hören sein wird. Außerdem hört ihr eine kurze Erörterung zu dem Begriff des Fragments. Fragmente aus Politik und Kultur ist der Untertitel dieser Sendung, deshalb soll kurz dargelegt werden, welche Bedeutung mit dem Begriff des Fragments verbunden ist. Im Hintergrund hört ihr gerade den Titel der polnischen Free Jazz Band Niemen, ein Lied mit dem Titel Requiem for Van Gogh. Es stammt von einem Album, welches den nüchternen Namen Volume 1 trägt. Die Musik von Niemen wird diese Sendung begleiten. Am Mikrofon begrüßt euch ganz herzlich Lukas Hohlfeld. Ja, mein Name ist Lukas und ich mache eine monatliche Sendung auf Radio Korax. Wutpilgerstreifzüge heißt die und ich habe diese Sendung ursprünglich angefangen in Weimar bei Radio Lotte. Ist eigentlich Zufall gewesen, dass ich da irgendwann mal gefragt wurde von einem Freund, der dort bei Radio Lotte FSJ gemacht hat, weil er meinte, ja, du hast ja immer mal so ein paar Ideen im Kopf, du könntest mal eine Radiosendung machen und dann dachte ich, wieso nicht und habe mich dort mit dem Programmchef getroffen und dann einfach mal so eine Debütsendung vorgelegt. Irgendwann sind dann Leute von Radio Korax auch auf mich zugekommen, die irgendwie, ich weiß gar nicht wie, mitbekommen haben, dass ich so eine Radiosendung in Weimar mache und haben mich gefragt, ob sie diese Sendung übernehmen können. Auf Radio Korax. So ist dann eigentlich mein Kontakt zu Radio Korax zustande gekommen und auch irgendwann später dann noch mit dem FSK in Hamburg in Kontakt gekommen, die dann auch gefragt haben, ob sie die Sendung übernehmen können. So hat sich dieser Hörerkreis dann vielleicht so ein bisschen erweitert und durch diesen Kontakt zu Radio Korax haben mich dann irgendwann die Wege nach Halle geführt und habe mich da sozusagen reingeschmissen in die Radioarbeit bei Radio Korax auf verschiedenen Ebenen. Und irgendwie ist dann auch Kontakt zustande gekommen zu Querfunk und dort läuft die Sendung mittlerweile auch monatlich. 2009 ist das gewesen, wo ich bei Radio Lotte zum ersten Mal auf Sendung gegangen bin. Ich denke, das war so Ende 2009, ist jetzt also 8, 9 Jahre her. Und wenn ich mir alte Sendungen aus dieser Zeit von damals, aus dieser Anfangszeit anhöre, dann höre ich das so ein bisschen, dass die Beziehung damals zum Mikrofon noch nicht so eine gewohnte gewesen ist. Und ich merke auf jeden Fall, dass meine Stimme sich verändert hat. Und wenn man so eine Veränderung bemerkt, dann kann das vielleicht ein Anlass dazu sein, mal so ein bisschen nochmal zu reflektieren, was ist das eigentlich, was man selber macht? Und ich könnte mir die Frage stellen, Wutpilgerstreifzüge, was heißt das eigentlich? Wie ist dieser Titel zustande gekommen? Was verbirgt sich vielleicht für eine Idee dahinter? Und man kann auch gucken, wo liegt eigentlich die Geschichte dessen, was man macht, also über die individuelle Geschichte hinaus. Wo gab es in der Geschichte Ursprünge dessen, was man heute glaubt, vielleicht fortzuführen oder wo gab es ähnliche Ansätze, Dinge? Und das führt uns bis in die 20er Jahre zurück, glaube ich. Das ist das, was ich mir so ein bisschen vorgenommen habe für diese heutige Sendung. Wutpilgerstreifzüge. Ü47. Thank you.

wenn man sich in der Postmoderne auf der Suche nach kultureller Praxis als Äußerung eines Bewusstseins der Zeit befindet. Neben der allgemeinen Beliebigkeit und Schwammigkeit und den ästhetischen Zumutungen im Alltag stößt man in der kulturellen Sphäre selten auf Manifestationen mit Wahrheitsanspruch und Erkenntnisgehalt. Wer nach den Möglichkeiten ästhetischer Praxis sucht, die nicht in der vorherrschenden Gleichgültigkeit verpufft, der begibt sich auf einen Wutpilgerstreifzug, dessen Ziel ein unbekanntes ist. Wutpilgerstreifzüge durch mährisches Draußen und Drinnen. Conquista. Im engsten, unteren Geherz. Niemand entfärbt, was jetzt strömt. Das Salz einer hier untergetauchten Mitträne müht sich die hellen Logbüchertürme aufwärts. Bald blinkt es uns an. Ebenso wie Celans Tränensalz den Turm der Logbücher erklimmt, könnte eine Radiosendung nach Zeugnissen kultureller und politischer Geschichte suchen, um eine Position auf der Höhe der Zeit entwickeln zu können. In einer Sendezeit von jeweils einer Stunde kann dies freilich nur fragmentarisch geschehen. Doch genau das macht einen Reiz aus. Das, was abbricht, will fortgesetzt werden. Wer sich auf das Fragment einlassen kann, wird sich als Konstrukteur an der Wirklichkeit versuchen müssen. Wutpilgerstreifzüge, das sind für mich von Anfang an eigentlich immer Ausflüge in die Geschichte gewesen. Also ich fand es interessant, in die Geschichte zu schauen und hab gedacht, das ist vielleicht so ein Schlüssel, um ja zu einem Bewusstsein, einem historisch gesättigten Bewusstsein von der Gegenwart zu kommen. Und das war für mich damals vor allen Dingen eigentlich ein Interesse an den Avantgarde-Bewegungen, also an der Kunst-Avantgarde. Und hat sich vielleicht so ein bisschen schwerpunktmäßig verschoben in letzter Zeit, mehr hin auch zur Geschichte der Arbeiterbewegung, vor allen Dingen zu den Dissidenten der Arbeiterbewegung, also das, was nicht sozusagen aufgeht in den großen Parteien von KPD und SPD, sondern was da am Rand und in Dissidenz zu diesen Parteien halt irgendwie stattgefunden hat. Wenn man sich mit der Geschichte der Arbeiterbewegung auseinandersetzt, dann stößt man irgendwann vielleicht auf die Geschichte der freien Radios oder zumindest auf die damaligen Vorläufer in den 20er Jahren Bewegungen für ein Arbeiterradio. Und Gerd Roscher ist jemand, der sich genau mit dieser Geschichte auseinandergesetzt hat, nämlich mit der Bewegung für ein Arbeiterradio in der Weimarer Republik in den 20er Jahren. Der hat einen Film darüber gemacht in den 70er Jahren, Ich möchte einmal im Sender stehen. Man muss ja wissen, dass der Rundfunk ist ja noch gar nicht so alt. Also Mitte der 20er Jahre, Anfang der 20er Jahre gab es die technischen Möglichkeiten und am Anfang war durchaus auch ein anderer Rundfunk anders diskutiert worden. Also nicht ein staatlich kontrollierter, sondern ein Rundfunk von den kulturellen Organisationen. Und da hat sich natürlich die Arbeiterbewegung, die ja doch in den 20er Jahren eine sehr mächtige Kulturbewegung war, eingebracht. Und sie hatten auch, um zu zeigen, dass sie einen eigenen Rundfunk machen können. Arbeitsgruppen, sie hatten Seminare gemacht und auch in vielen Projekten, gerade von den Arbeitersängern und den Arbeitertheaterbünden und so, Vorschläge für einen eigenen Rundfunk gemacht. Ich glaube, dass auf die damalige Entwicklung des Radios genau das zutrifft, was man so im klassischen marxistischen Sinne den Widerspruch zwischen Produktivkraftentwicklung und Produktionsverhältnissen nennt. Also auf der einen Seite die Produktivkraftentwicklung, also die technische Entwicklung des Radios, auch eine unglaubliche Begeisterung dafür, dass es jetzt auf einmal möglich ist, durch unsichtbare Wellen in der Luft unglaublich große Distanzen überwinden zu können und auch eine Begeisterung dafür, dass das möglich ist, dass man auf einmal was in diesem Radio empfangen kann, was nicht da selber unmittelbar passiert. Und von dieser Begeisterung waren natürlich auch Arbeiterinnen und Arbeiter begeistert und dann haben die sich selber Radiogeräte gebaut, haben sich Radios besorgt und so weiter und haben dann aber festgestellt, das, was da im Radio kommt, das betrifft uns überhaupt nicht, das sind überhaupt nicht unsere Inhalte, da wird überhaupt nicht über unsere Lebenserfahrung geredet, ist vielleicht sogar gegen unsere Interessen gerichtet, was da staatlicherseits im Rundfunk verkündet wird. Und das sind quasi die Produktionsverhältnisse, die auch eben beinhalten, dass es nicht für jeden möglich ist, am Sender zu stehen und da was zu verkünden. Und das hat eben dann diese Bewegung für ein Arbeiterradio eben auch gemerkt. Die wollten, dass es ein Arbeiterradio gibt, aber das war unter diesen Bedingungen in der Weimarer Republik überhaupt gar nicht möglich. Drag. Wenn ich mir die Versuche in der Weimarer Republik anschaue, da ein freies Arbeiterradio zu gründen, dann ist das für mich natürlich erstmal deswegen interessant, weil das Leute gewesen sind, die für eine Revolution gewesen sind und ich finde, dass heute eigentlich immer noch eine Revolution notwendig ist. Gleichzeitig ist das auch ein bisschen befremdend, wenn man sich das Ganze anschaut, weil diese Bewegung für ein freies Arbeiterradio ist natürlich eingebettet gewesen in die Doktrin der Arbeiterparteien damals, also KPD, SPD, auf die unterschiedliche Weise sehr dogmatische Ansätze, die da vertreten worden sind. Was es dann aber wieder interessant macht, ist zu merken, dass damals verschiedene Intellektuelle, die der Arbeiterbewegung damals nahestanden, sich eben auch geäußert haben zur Idee eines freien Radios. Und da ist natürlich Bertolt Brecht jemand, der ganz zentral sich dazu geäußert hat und der so ein bisschen die Idee vertreten hat, zu sagen, die technischen Möglichkeiten des Radios machen das eigentlich möglich, dass das Radio nicht nur ein Distributionsapparat ist, also wo Informationen verteilt werden und wo man sozusagen ja eine Masse bespielt, sondern die technische Möglichkeit besteht darin, dass jeder Sender auch ein Empfänger sein kann und umgedreht. Und das heißt, das Radio könnte wirklich ein Kommunikationsapparat machen. Das heißt, der Unterschied zwischen Sender und Empfänger verschwimmt immer mehr und man kann wirklich dazu kommen, dass so ein Radio zu einem Mittel der Kommunikation wird. Wenn ich mir diese Ideen für so ein Radio anschaue und das mit meiner eigenen Praxis vergleiche, dann sehe ich natürlich, dass es irgendwie was anderes ist, was ich heute mache, weil wenn ich eine Radiosendung produziere, dann stehe ich eigentlich meistens alleine im Studio und ich weiß auch nicht unbedingt, wer meine Hörerinnen und Hörer sind. Also es gibt eigentlich diesen Austausch nicht und da ist ein Unterschied dahingehend da, dass ich vielleicht irgendwie wie so Flaschenpost losschicke ins Nichts auch so ein bisschen und damit ist eine Unsicherheit verbunden. Jetzt hat es in der Weimarer Republik in dieser Bewegung für ein freies Arbeiterradio eine Spaltung gegeben, eben entlang der Spaltungslinie SPD und KPD. Das heißt, es gab dann schon innere Widersprüche, aber natürlich war es dann der Nationalsozialismus, der dieser Bewegung für ein freies Arbeiterradio den Garaus gemacht hat, genauso wie der ganzen Arbeiterbewegung insgesamt. Und das heißt, da ist natürlich auch eine Tradition abgebrochen und es hat dann eine ganze Weile gedauert, bis sich dieser Gedanke einer Revolution wieder aktualisieren konnte. Und das ist dann aber passiert Mitte, Ende der 60er Jahre, wo tatsächlich dann in manchen Köpfen der Gedanke der Revolution und der Möglichkeit der Revolution wieder drin gewesen ist. Und das war verbunden mit verschiedenen Bewegungen, neuen Bewegungen, die aufgekommen sind und die natürlich auch ein Kommunikationsbedürfnis hatten und die dann eben nach technischen Möglichkeiten gesucht haben, miteinander in eine Verständigung zu treten. Und da fängt dann das an, was man die Bewegung der Piratensender nennen kann. Und da ist Jan Böhnkost jemand, der akademisch dazu forscht, zu dieser Geschichte der Piratenradios. Man darf sich das keineswegs linear vorstellen. Da hat der Nationalsozialismus natürlich ganze Arbeit geleistet. Also die meisten Traditionen aus der deutschen Arbeiterbewegung waren zerstört, waren zerschüttet. Und dann wird ja häufig polemisch gesagt, alles ging von 68 wieder aus. Natürlich tut es das, auch wenn es zu vereinfacht dargestellt ist. Aber die langen 60er und 70er Jahre waren natürlich auch geprägt dann von einer großen Wiederaneignung alter Erfahrungen und natürlich auch Theorien aus der Arbeiterbewegung. So kam Brecht wieder auf, so kam Benjamin wieder auf, die unter anderem bedeutsam waren in diesem Diskurs um Radio, aber Man darf sich das auch nicht so vorstellen, dass dann, wie das Deutsche, auch Deutsche Linke so gerne tun, die sich zusammengesetzt haben, erstmal ein Jahr Texte gelesen haben und dann überlegt haben, was kann man jetzt deswegen machen, sondern häufig war es genau andersrum, dass es in den 70er Jahren eine Erfahrung mit dem gab, was man selber schon ausprobiert hatte, und auf einmal erschien da das Radio am Horizont aufgrund von einer Praxis, die in Italien damals gang und gäbe war, weil da das Rundfunkmonopol Mitte der 70er gefallen ist. Und da haben viele einfach gesagt, Mensch, das brauchen wir auch, das ist toll, das probieren wir jetzt. Also es gab auch diese Tendenz, damals Theorie einfach Theorie sein zu lassen und zu gucken, was man aus einer Situation, in der man sich da befand, gerade sinnvoll erachtet und einfach loszulegen. Ich würde gerne doch einen kleinen Aspekt hinzufügen, der durch die medientechnische Veränderung, die in den 60er, 70er Jahren angefangen hat, also mit den kleinen Geräten, das halt sowohl bei Filmen, dann eben mit der Videobewegung, aber auch für den Radio. Es war ja, das ist vielleicht noch zu ergänzen, in den 20er Jahren ist eben der eigene Rundfunk technisch nicht so leicht möglich gewesen. Das ist jetzt, das ändert sich jetzt in den 70ern. Es gab ganz kleine Kästchen, die man selber bauen konnte, und also das Rundfunkmonopol, das war auch über die technische Entwicklung zusätzlich überflüssig geworden. Nicht jeder konnte senden eigentlich jetzt technisch gesehen, und ich kann ja auch das irgendwie nachtragen, in den 70er Jahren, dann war es ganz leicht möglich, so kleine Sender zu benutzen, die für ein paar hundert Mark oder Franken, weil viele aus der Schweiz kamen, die dann ihren Dienst gemacht haben. Das ist ein neuer Faktor, der eben auch für diese Demokratisierung dann ganz wichtig geworden ist. Absolut. Also klar, Bauteile waren anders verfügbar. Diese kleinen Teile, die wir vielleicht noch aus Elektrobaukästen kennen, aus unserer Kindheit. Aber die Audiokassette, die hat sich auch in den 60er Jahren durchgesetzt. Und diese Radios haben alle auf Audiokassette basiert. Das war meistens immer ein kleiner Sender. Da war dann ein Autokassettenrekorder dran oder ein Autoradio eben mit Kassettenrekorder. Und die Kassette wurde von einer Zeitschaltuhr angeschaltet und hinterher wieder ausgeschaltet, damit das Sendesignal weg ist. Also die Technik hat natürlich auch dazu geführt, dass das in der Form überhaupt möglich geworden ist. Absolut richtig. Klar. In Bezug auf die Verbindung freie Radiobewegung und Arbeiterradiobewegung kann man aber, glaube ich, schon sagen, dass es auch aus der Radiopraxis der 70er Jahre eben der Versuch einer Wiederaneignung war. Ne? Also es gab nicht mehr die Tradition, dass man das halt so macht, sondern es ist eine eigene freie Radiopraxis entstanden. Und dann kam das Interesse nachzugucken, war da vielleicht mal vor uns was? Und so kam dann auch die Arbeiterradiobewegung wieder auf den Schirm. Wutpilger Streifzüge. Wenn wir jetzt so einen Vergleich anstellen zwischen der Bewegung für ein freies Arbeiterradio in der Weimarer Republik und der Bewegung der Piratenradios ab Mitte, Ende der 60er Jahre, dann gibt es da natürlich erstmal einen inhaltlichen Unterschied. Also wir können sehen, die Bewegung für ein freies Arbeiterradio war sehr geprägt vom Marxismus der Dritten Internationale mit seinen dogmatischen Verknöcherungen und einfach inhaltlichen falschen Aussagen. Auch am Rande spielte die Dissidenz da sicherlich auch eine Rolle. Aber das ist dann eben bei den Piratenradios anders, weil es da eben sozusagen die radikale Linke gibt, die sich als eine große Bewegung formiert, die eben auch darin besteht, dass man eine Kritik am Leninismus formuliert und dass es einen Bezug gibt auf eine Bewegung, die ganz anders organisiert ist als die alte Arbeiterbewegung. Also es gibt nicht die eine Partei oder die zwei Parteien, die das Geschehen bestimmen, sondern es gibt jetzt so Graswurzelbewegung, basisdemokratische Bewegung, die auch nicht ein einheitliches Programm durchaus haben, was seine Vorteile und seine Nachteile hat. Aber wenn man diesen Vergleich anstellt, dann gibt es vielleicht eine Gemeinsamkeit in den formellen Bedingungen des Radios machen, und das ist nämlich die Illegalität. Also der Bewegung für ein freies Arbeiterradio ist es nicht möglich gewesen, legal zu senden, und man hört das schon auch dem Klang an dieses Begriffs Piratenradio, dass es eben dieses Problem der Illegalität gibt. Jetzt kann man sehen, dass diese Piratenradio-Bewegung irgendwann übergeht in die Bewegung der freien Radios, die es dann tatsächlich auch schaffen, ihren Sendebetrieb zu legalisieren, und die schaffen das, sich zu institutionalisieren, und schaffen das dann durchaus auch an Frequenzen ranzukommen. Da könnte man jetzt sagen, gegenüber der Weimarer Republik ist die Bewegung der Piratenradios eine Erfolgsgeschichte, indem sie eben übergeht in die freien Radios, die dann tatsächlich auch legal senden dürfen. Vielleicht ist es aber auch ein bisschen zu glatt, das so als Erfolgsgeschichte zu erzählen. Piratensender, klar, ist ja das, was man geläufig kennt. Die freien Radios, die frühen, die illegalen, haben sich teilweise so genannt, wurden so in ihrem Umfeld genannt, weil da ja so ein bisschen klammheimliche Sympathie mindestens mitschwingt. Von staatlicher Seite war das alles Schwarzfunk, um klarzumachen, das hat hier nichts verloren, das ist verboten, das werden wir verhindern. Ob das jetzt erfolgreich war, was Sie damals angefangen haben, ist natürlich eine Frage der Kriterien. Wie will man das bemessen? Ist bei politischen und sozialen Bewegungen ja ganz, ganz schwer. Misst man sie an ihren Ansprüchen oder an dem, was sie tatsächlich verändert haben? Also ich glaube, man kann sagen, das war auch in der freien Radiobewegung um 1980, in der bis zu 50 Sender, also illegalisierte freie Radios damals entstanden sind und nur eine kurze Zeit gesendet haben. Das war eine Riesenaufbruchsstimmung. Es ging, und das ist natürlich dann wieder eine Parallele zu den 20er Jahren, um eine Demokratisierung der Öffentlichkeit. Die Vorstellungen, die es dazu gab, die sind natürlich bei weitem nicht erreicht worden. Das, was es heute gibt, das ist klar, das sind die legalen freien Radios, die immer verschwiegene, aber trotzdem sogenannte dritte Säule des dualen Rundfunksystems. Das hätte es möglicherweise ohne diese freien Radios, die illegal gesendet haben, so gar nicht gegeben. Ja, und vielleicht muss man auch sagen, du hast das richtig so abgewogen, also Erfolg oder nicht. Natürlich war die Vorstellung des Basisrundfunks Anfang der 80er Jahre weitergehend, eben von Gegenkultur getragen und von einer eigenen Kultur, dass dann eine Halblegalisierung Mitte der 80er Jahre stattgefunden hat. Das war im Grunde ein, wenn man das so sagen darf, ein Deal. Es wurde ja das Rundfunkgesetz geändert und für die kommerziellen Sender zugelassen, und im Gegenzug war es im schlechten Gewissen dieser Kommerzialisierung des Rundfunks wurden dann die Bestimmungen für den bürgerlichen offenen Kanälen und so weiter dann gelockert. Nicht? So wurden zum Beispiel in Hamburg, ich war da direkt beteiligt, 1985, als das Rundfunkgesetz geändert wurde, wurde dann eben der offene Kanal dann fest eingerichtet, aber quasi als Nischenkanal und auch als, waren ja die Sozialdemokraten wesentlich beteiligt, das Bild vor sich ein bisschen zu retten, nicht? Im Hinblick auf die Kommerzialisierung, die jetzt zugelassen wurde. So ambivalent war es dann, aber dann haben eben Leute, wie man bis jetzt sieht und auch durch diesen eurem tollen Sender, haben da Leute etwas draus gemacht. Ne? So ambivalent ist halt die geschichtliche Entwicklung. Vielleicht zur Idee, wohin das gehen sollte, ne? Über das, was wir heute kennen, hinaus, das mag ja ganz spannend sein. Also die Vorstellung damals, sie waren nicht ausgearbeitet, aber sie waren vorhanden. Es ging darum, dass man sich vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk trennt, der nur als staatlicher Rundfunk oder staatlich gegängelt wahrgenommen wurde. Und natürlich ging es darum, keine Kommerzialisierung, Privatisierung des Rundfunks zuzulassen. Und auf der anderen Seite im Positiven war dann der Gedanke, naja, wir können das doch mit den Radios eigentlich auch alles selber organisieren. Es gründen sich Initiativen, die Radio machen wollen, die sprechen sich untereinander ab, welche Frequenzen sie benutzen wollen. Keiner kommt dem anderen in die Quere, weil man respektvoll miteinander umgeht. Die Radios sind natürlich auf basisdemokratische Weise organisiert, wie Gerd das schon gesagt hat. Und dann kauft man sich von irgendeinem Radiotechniker eine Antenne und zahlt vielleicht an die Post zum Senden noch eine Grundgebühr wie zum Telefonieren. Und dann hat man sein freies Radio neben anderen. Das war so ein bisschen vereinfacht gesagt die Vorstellung derjenigen, die da damals mit freiem Radio angefangen haben, wie das denn mal werden könnte. Und heute sehen wir eben, es gibt die 32 legalen freien Radios, organisiert im Bundesverband. Den einen geht's besser, den anderen geht's schlechter. Der Staat hat reagiert, Gerd hat es gerade erwähnt, mit dem Konzept der offenen Kanäle, ne, also die bewusst politisch willkürlich gehalten werden sollen, im Gegensatz zu der Tradition der freien Radios. Das heißt, es hat ganz klar eine Einbindung stattgefunden und, wie Gerd das sagte, teilweise wird das Beste draus gemacht, was eben geht. Wenn man jetzt nochmal die Bewegung für ein freies Arbeiterradio in der Weimarer Republik und die ursprüngliche Bewegung der Piratenradios in den 60er Jahren miteinander vergleicht, dann fällt mir dabei noch auf, dass beide Radioversuche eng verbunden waren mit starken sozialen Bewegungen. Auf der einen Seite die Arbeiterbewegung, auf der anderen Seite die neuen sozialen Bewegungen. Und es scheint mir so, dass das eigentlich auch die Bedingung des Radiomachens damals gewesen ist, dass sie getragen waren von starken Bewegungen. Und wenn man die heutige Landschaft der freien Radios damit vergleicht, würde ich sagen, dass die Bewegungen eigentlich größtenteils weggebrochen sind und dass die Bewegungen, wenn sie es denn überhaupt gibt, dann in der Defensive sind und dass ich das nicht so richtig sehe, dass die Bewegungen die freien Radios tragen, sondern die freien Radios sind eigentlich mehr oder weniger Inseln, die sich nur dadurch halten können, dass sie sich institutionalisieren, dass sie sich finanziell absichern. Und damit geht auch eine gewisse Professionalisierung einher, zumindest in der Struktur, die dann das freie Radio trägt. Und das ist natürlich mit Vorteilen und aber auch mit Nachteilen verbunden. Natürlich, je stärker eine Bewegung oder eine Bewegungswelle ist, desto mehr Initiativen entstehen auch daraus, die dann irgendwann damit konfrontiert sind, dass die Bewegung um sie herum, die sie vielleicht auch ein Stück getragen hat, weg ist. Und dann, das ist tatsächlich in der freien Radiobewegung Anfang der 80er Jahre ganz stark der Fall gewesen. Teilweise sind die auch ohne Basis entstanden. Das sind ja lokale Projekte, ne, in irgendeiner Stadt, wo gar nicht so viel los war. Aber es paar Leute gab, die fanden, das brauchen wir halt unbedingt auch und wir probieren das jetzt. Wir gucken, wie weit wir damit kommen. Aber alle diese frühen Projekte sind nach spätestens 1 bis 2 Jahren an dem Punkt gewesen, dass sie gemerkt haben, so kommen wir nicht so richtig weiter. Was wollen wir jetzt tun? Das hat viel damit zu tun gehabt, dass sie eben illegal gesendet haben. Die wurden Viertelstundenradios genannt, ne, weil sie dann teilweise nur 15 oder 30 Minuten pro Woche an einem festen Termin gesendet haben und aus dieser Nische eben wegen der Verfolgung gar nicht rauskamen. Die Überlegungen sind dann, glaube ich, wie in anderen Bereichen auch immer, bleiben wir an der Bewegung dran und wenn sie nicht mehr da ist, ja, dann sollten wir vielleicht auch aufhören oder eben machen wir uns von der Bewegung unabhängig, so wie du das als Tendenz beschrieben hast. Und das ist das Konzept freier Radios, wie es dann weiterentwickelt wurde und wie es noch heute übergeblieben ist und wie wir es kennen, wenn wir das Radio einschalten. Ne? Unabhängige Sender, die sich arrangieren müssen mit den Bedingungen, die um sie herum existieren, mit den Bedingungen, die ihnen auch vorgegeben werden, damit sie senden können. Und dann kommen die Mühen der Ebene, wie ist das mit Finanzierung, wie ist das mit den Redaktionsstatuten und so weiter und so fort. Also ich glaube, die Quintessenz, was da passiert ist, indem man sich natürlich einbinden lässt in diesen legalen Rahmen, der einem dann auch neue Möglichkeiten gibt, wird einem ein Stück weit die vormalige politische Radikalität natürlich geraubt. In der Freien Radiobewegung gab es den Satz, wir wollen unsere Gedanken doch nicht durch den Kopf der Feinde filtern lassen. Ja, aber genau das ist natürlich heute die Situation. Trotzdem ist viel möglich. Aber es gibt auch Dinge, die du wahrscheinlich nicht über freies Radio machen würdest, die eigentlich zu der Intention gehörten, warum freie Radios mal entstanden sind. Wobei ich dann jetzt nochmal drüber nachdenken muss, was das eigentlich wäre, was ich in einem freien Radio nicht machen oder sagen würde. Einen erregierten Penis an den Penis an den Penis. Einen erregierten Penis an den Penis an den Penis. Einen erregierten Penis an den Penis an den Penis. Einen erregierten Penis an den Penis. Aber eigentlich ist sie nicht erlaubt. Jetzt macht das Kunstforum sowas aber trotzdem manchmal, weil sie wissen, dass das blödsinnig ist, das nicht zu tun. Und genau sowas passiert im Radio natürlich auch. Eigentlich wollten wir uns mit erregierten mächtigen Arbeiterfäusten beschäftigen. Und auch mit den entsprechenden kraftstrotzenden und pulsierenden Organen von Arbeiterinnen. Doch dann haben wir uns gefragt, geht das eigentlich? Und wenn ja, zu welchem Sender sollen wir gehen? Wir haben uns gedacht, wenn man über die kommunistische Revolution reden will, dann bei einem sogenannten freien Radio. Aber ist der Name auch Programm? Freie Radios sind Radios, die zu dem Zweck eingerichtet worden sind, dass diejenigen, die keine Stimme haben, um ihre Meinung in Massenmedien zu äußern, damit die ihre Meinung und ihre Interessen dort mitteilen können. Zu diesem Zweck werden sie gefördert und sie müssen frei sein von politischer, weltanschaulicher, religiöser und auch wirtschaftlicher Einflussnahme. Sowas wie freie Radios gab es ja, glaube ich, so in der Urform halt irgendwie zuerst im Zusammenhang mit der Arbeiterbewegung. Und wenn man sich das anguckt, dann kann man, glaube ich, bei den meisten freien Radios das eben ausmachen, dass die Bewegung da am Anfang stand. Es ist auch ein politischer Raum und ein ganz bewusst definierter politischer Raum, nämlich, dass man sagt, man möchte bestimmten Inhalten und bestimmten Personenkreisen auch keine Stimme geben. Also die Zugangsoffenheit für Leute, die Beiträge machen wollen, ist das Wichtigste überhaupt, weil sonst sind sie nicht mehr frei. Das macht für mich auch dieses freie Moment aus, nämlich nicht zu sagen, alle können hier machen, was sie wollen. Also natürlich kommt man nicht einfach bei Korax rein, setzt sich morgens um 11 in die Redaktion und ist dann Teil der Redaktion. Das geht aber nicht, weil es ja einem Aushandlungsprozess bedarf. Gemeinsam zu entscheiden, was in welchem Rahmen wollen wir uns bewegen, und das heißt halt irgendwie eine gute Gesellschaft. Das ist das Wichtigste überhaupt. Darauf muss man achten, weil dann sonst sind sie nicht mehr zugangsoffen und sonst erfüllen sie den Zweck, wofür sie eingerichtet sind, nicht mehr. Dass es marginalisierte Gruppen, ja, ein Ort für diese Gruppen sein möchte, aber auch, ne, diese Themen aufgreifen will und wen man davon ausschließt und wessen Inhalte. Dieses Gebot der Ausgewogenheit, und das ist, erfüllt Korax einfach nicht, das müssen wir nicht erfüllen. Nun, natürlich gucken wir schon thematisch in den Beiträgen, ob die jetzt einen Schwerpunkt auf einer bestimmten politischen oder sonstigen Richtung haben, religiösen oder ähnlich. Diese nicht kommerziellen Lokalradios sollen ja frei sein, frei von jeder Einflussnahme, sowohl politischer als auch weltanschaulicher als auch sonstiger Art. Bei Radio Korax ist ziemlich viel möglich. Also es ist möglich, hier linksradikale Inhalte zu senden. Es ist hier möglich, eine Kapitalismuskritik und Ideologiekritik zu formulieren. Bei uns kennt sich jeder Beschwerden schriftlich, telefonisch, per E-Mail. Irgendwas läuft, wo du denkst, ich glaube, das ist dieser Titel, wo gerade kleine Mädchen zersägt werden und an Hunde verfüttert werden oder so. Wenn was ist, wird ein sogenanntes Beanstandungsverfahren eingeleitet. Je nachdem, wenn es bestimmte Sachen sind, kann da auch eine Auflage drin sein. Und es wird vor allen Dingen drinstehen, dass in Zukunft bitte darauf geachtet werden soll, das nicht mehr zu wiederholen. Als Plattform für linksradikale Strömungen in Halle und unter anderem auch die Mitorganisierung von illegalen Demonstrationen. Da mussten wir uns dann richtig zu verhalten und klar machen, Moment mal, on air haben wir minutiös sozusagen nachgewiesen, dass das natürlich nicht der Fall ist, sondern bei den NKLs ist es natürlich immer, dass die ja einen bestimmten Anspruch an sich selber haben, der ja auch im Gesetz so formuliert ist, und dann solche Beanstandungsverfahren meistens ganz sauer aufstoßen, und insofern ist dann auch der Zweck der ganzen Sache erreicht. Es kommt nicht wieder vor. Also wenn es hochkommt, ein Aufsichtsverfahren pro Jahr, das ist nicht viel. Das liegt nicht daran, dass wir nicht kontrollieren, sondern es liegt daran, dass tatsächlich, die sich im Wesentlichen rechtstreu verhalten. Also Grenzen, da gibt es natürlich viele. Es ist alles immer eine Geldfrage. Also, dass immer weniger Zeit im gesellschaftlichen Maßstab halt irgendwie zur Verfügung steht, dass Leute freiwillig sowas machen können. Was, glaube ich, eben damit zusammenhängt, dass halt irgendwie da mit Hartz IV und mit der Bologna-Reform halt irgendwie sozusagen ganz viele Zeitressourcen für die Leute halt irgendwie sozusagen verloren gegangen sind. Bevor es Hartz IV gab, bevor es die Bologna-Reform gab, da war das schon irgendwie selbstverständlicher, dass Leute halt freiwillig in solchen Projekten engagieren. Also da werden die Grenzen auch oft durch die Community der Hörenden bewacht, in Anführungszeichen. Die Grenze, die sozusagen, die wird, glaube ich, weniger durch irgendwelche gesetzlichen Bestimmungen halt irgendwie aufgebaut. Ja, darüber hinaus auch die Grenzen, die wir uns selber setzen, und die werden ja viel häufiger überschritten. Also sozusagen in unserem Redaktionsstatut, also tatsächlich sexistische Inhalte, sogenannte rassistische oder auch grundsätzlich fremdenfeindliche Tendenzen, Äußerungen auszuschließen natürlich. Es gibt tatsächlich das Redaktionsstatut, das sich Radio Korax geschaffen hat, wo oft auch drauf geguckt werden muss und wo man auch mal sozusagen interveniert, wenn jemand einen Text geschrieben hat, eine Nachricht geschrieben hat und dann lese ich den Begriff Flüchtlingskrise, Flüchtlingsstrom oder so, dann über Fragen dahin zu kommen, erklär mir das doch mal, was ist denn daran eigentlich die Krise? Und vielleicht kommt man im Gespräch dann darauf, okay, es ist ja eigentlich eine Staats- und Verwaltungskrise und nicht die Menschen sind die Krise. Wenn man nun mal hier Vollzeit ist, dann trägt man das Programm mit. Und das gibt es immer wieder. Also es gab auch ein Beiratsmitglied von der CDU oder für die CDU, aber parteilos, so ganz komisch, der so eine Art Kommunistenhasser war und dann so drei Aktenordner angelegt hatte, wo überall im Programm von Radio Korax linksterroristische Inhalte auftauchen. Was dann nichts anderes war als Artikel aus der Roten Hilfe und so, also so Sachen, wo man die wiederum vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Und dann führte das zu so einem Kurzschluss, dann ist das ja alles illegal und so weiter, das ist natürlich Quark ist. Also. Ich glaube, das ist halt eher so das Problem, dass wenn man eine radikale Position vertritt, die halt zum Beispiel irgendwie ein bestimmtes Gesellschaftsprinzip halt irgendwie sehr grundlegend in Frage stellt, dass das erstmal sozusagen eine Position ist, die halt eher so durch so weiche Filter halt irgendwie draußen gehalten wird. Also ja, sozusagen, wenn man eine akademische Karriere machen will, dann kann man so eine Position nicht vertreten, wenn man halt irgendwie auch jetzt im öffentlich-rechtlichen Radiobereich halt irgendwie eine Karriere machen will, dann kann man da bestimmte Positionen nicht vertreten. Aber das macht sich auch durch ein bestimmtes Klima halt, glaube ich, bemerkbar, was sagbar ist und was nicht. Und das macht sich natürlich auch dann sozusagen im eigenen Kopf bemerkbar, weil man halt natürlich immer damit rechnen muss, irgendwie sozusagen als der Idiot zu gelten, der so eine ganz komische Position halt irgendwie vertritt. Ja, sozusagen man oft auf einem verlorenen Posten steht, wenn man eine radikale Gesellschaftskritik formuliert. Kann ich das eigentlich realisieren? Also Schere im Kopf heißt ja oft auch sowas wie Traute oder manchmal auch Bequemlichkeit und nicht immer nur Zensur. Ja, die Beschränkung, die Selbstbeschränkung passiert auch oft so aus anderen Motivationen heraus, also ja, Angst vor der Konsequenz, Angst vor dem unsicheren Ausgang, also dieses sich aussetzenden Radios, wenn man das tatsächlich im öffentlichen Raum macht, naja, dann kommen eben alle möglichen Leute und nicht nur die ich gerne hätte oder die jetzt mal einen Telefonhörer anrufen, die ja aber nicht hier sind, die muss ich ja auch nicht auf Sendung nehmen, ich kann ja auch schon merken, dass die scheiße sind, bin ich aber auf dem Markt, was ist dann? Das ist, glaube ich, auch manchmal so ein Grund. Also gar nicht so sehr, dass ich selber die Haltung gar nicht hätte, sondern dass ich nicht weiß, ob ich das dann parieren könnte, so in dem Moment. Gibt's schon auch häufig. Die Medienanstalt muss Radio Korax nicht in seine Grenzen weisen. Zurzeit kann sie sich Liberalität erlauben und dem Radio Narrenfreiheit gewähren. In den letzten Jahren wurde der Narr mit Preisen vom Deutschen Kulturrat und dem Bundesausschuss politische Bildung gewürdigt. Diese zweifelhafte Freiheit wird eher durch Fördermittelabhängigkeit und Zeitmangel beschränkt als durch Zensurmaßnahmen. Eine Zensur muss so lange nicht stattfinden, wie sich die Linke in der Defensive befindet. Erst wenn Radio Korax das Medium einer offensiven linken Bewegung wird, kann es sich von seiner Narrenfreiheit befreien. Wahrscheinlicher ist momentan ein neuer rechter Versuch, das Narrenbrot zu entziehen. Die AfD Sachsen-Anhalts wird dem Narren seine wahren Worte über ihr Unwesen sicher nicht als Spaß durchgehen lassen. Thank you. Jetzt haben wir über die Grenzen des freien Radios gesprochen und haben darüber gesprochen, was eigentlich nicht möglich ist, vielleicht auch in so einem Radio zu sagen. Aber man kann sich umgedreht auch die Frage stellen, was will ich denn eigentlich überhaupt in so einem Radio sagen? Und da würde ich programmatisch sagen, Abschaffung des Staats und aller irrationalen, nicht sachlich begründeten Hierarchien. Das ist die Abschaffung des Privateigentums und die gesellschaftliche Aneignung der Produktionsmittel, das heißt die kollektive Verwaltung der Produktion. Wobei das jetzt mit den Produktionsmitteln so ein Schlagwort ist, das wieder so nach einem eingespielten Theoriekanon klingt. Aber ich würde doch sagen, dass die Produktion für das menschliche Dasein dahingehend zentral ist, dass die Menschen in ihrer Beziehung auf das, was sie produzieren, überhaupt ihr ganzes gesellschaftliches Wesen ausbilden und auch ihre ganze Sinnlichkeit. Also ich finde, dass die Menschen in ihren Beziehungen zueinander und in der Beziehung auf ihre gemeinsam hergestellten Produkte ihre Sinnlichkeit frei entfalten können müssen. Das heißt, freie Ausdifferenzierung des sinnlichen Vermögens und das hieße letztendlich die Möglichkeit, glücklich zu sein. Und diese Möglichkeit sehe ich eben in den herrschenden Verhältnissen nicht gegeben oder nur äußerst beschränkt, situativ gegeben. Und ich finde, das muss sich ändern. Und auch deswegen mache ich so eine Radiosendung, um mit anderen Leuten über diese Ideen in Austausch zu treten. Jetzt ist natürlich das, was ich gesagt habe, nur ganz allgemein gewesen. Also das sind ganz allgemeine Parolen, Stichwörter vielleicht, wo man sich zu Recht fragen kann, wie sehr ist das eigentlich verbunden mit einer konkreten Praxis? Und leider ist die Antwort oft, das lässt sich sehr schwer eigentlich mit konkreter Praxis, konkreten Veränderungsversuchen verbinden. Aber ich würde dann doch sagen, dass das freie Radio auch schon so eine Praxis ist. Wenn man das mit dem Privateigentum nimmt, dann würde ich halt eben sagen, im freien Radio sind diese technischen Mittel, die wir zum Radio machen, haben eben kein Privateigentum, sondern wir verwalten das gemeinsam als Verein. Und schon allein daran kann man eben sehen, dass auch das freie Radio schon irgendwie so ein Versuch ist, der möglicherweise über das Bestehende hinausweist. Jetzt ist mir aber selber beim Sprechen noch eingefallen, dass dieses Schlagwort mit der Sinnlichkeit eigentlich ein ganz interessantes Schlagwort ist, deswegen, weil es beim Radio ja zentral um das Hören geht. Und das finde ich deswegen interessant, weil wenn man sich unsere heutige Gesellschaft anschaut, dann sind da Hören und Sehen eigentlich immer zwangsläufig miteinander verknüpft und es gibt eigentlich eine Herrschaft der Bilder über das Hören. Also immer wenn ich was höre, dann ist die Aufmerksamkeit eigentlich gecached dadurch, dass es Bilder auch dazu gibt. Und das ist beim Radio anders. Das finde ich ist eine interessante Möglichkeit, wobei man dann eben feststellen muss, wenn man sich die aktuelle Produktivkraftentwicklung eben anschaut, dann gibt es ja mit dem Internet und mit den sozialen Netzwerken und ja mit diesen multimedialen Kombinationen sind wir eigentlich schon weiter, als dass das Radio ist. Und eigentlich, wenn man sich die heutige Medienlandschaft anschaut, dann ist das Radio vielleicht ein anachronistisches Medium eher. Naja, ich denke schon, dieses Dinge, also nicht nur im Alltag einzubauen und zu kommunizieren, millionenfach dauernd Informationen und Fotos und kleine Musikstücke hin und her zu schicken, die Chance, das zu bündeln und sich zu veröffentlichen, von der reinen Artikulation in ein Stück Produktion überzugehen, nicht? Das war ja die alte Idee, gegen bestehende Produktion hilft nur Gegenproduktion. Und die Radiomöglichkeiten, die heute da sind, wäre das anzubieten, nämlich, dass Leute sich formulieren und eben nicht nur austauschen. Und da liegt eine ganz große Möglichkeit, ein unglaubliches Potenzial und diesen Schritt auch mit zu befördern, was nebenbei im dem Videobewegung ganz ähnlich ist, nicht? Also nicht nur jetzt so kleine Videos für sich zu machen, sondern sich zusammenzutun und sich zu einem Thema zu äußern und sich zu formulieren, wie ich das gesagt habe. Das ist immer noch nötig und vielleicht sogar mehr als je zuvor, weil eben sehr viel disparat gemacht wird und der nächste Schritt veröffentlichen, also auf das Öffentliche hin zu denken, eigentlich ein Mangel ist. Ich glaube auch, es ist ja so eine schreckliche Polemik aller technischer und sonstiger Fortschrittsfanatiker, dass immer nur das, was gerade up-to-date ist, das Beste und das Wahre ist. Wir können jetzt hier nicht das Internet weder im Positiven noch im Negativen analysieren, da fehlt uns die Zeit. Aber ich glaube, Radio kann eine ganz interessante Rolle spielen. Das ist vielleicht ein ähnlicher Begründungszusammenhang bei mir, wie den Gerd gerade geliefert hat. Und da kann man ganz weit zurückgehen. Eben wieder Brecht ist ein paar Mal gefallen. Das ist immer so ein bisschen platt, finde ich, in der Debatte, weil er immer fällt. Ne? Der Kommunikationsapparat oder das Radio als Kommunikationsapparat. Aber ich glaube, wo die Bedeutung heute noch liegt, ist, das war ja nicht so was eine Gesellschaftstheorie. Das war von Brecht der Versuch zu sagen, hey Leute, guck mal, da steckt ein bestimmtes Potenzial drin. Nicht so läuft es, sondern das könnten wir damit machen. Und übertragen in die Gegenwart, auch in die heutige Mediensituation, ist die Frage ja eben genauso aktuell, vielleicht sogar noch aktueller. Wie kann eigentlich eine demokratische Öffentlichkeit aussehen? Denn das setzt ja, ich glaube, das wäre auch eine Schlussfolgerung aus der Entwicklung des Internets, nicht nur voraus, dass alle reden können, sondern das setzt genauso weiterhin voraus, dass man sich auch gegenseitig zuhören kann. Und in dem Sinne entsteht demokratische Öffentlichkeit nicht von selber, sondern muss organisiert werden. Und ich glaube, das ist ein Punkt, wo freie Radios oder das Medium Radio weiterhin eine Rolle spielen kann. Okrutne i smutne jest życie, gdy świadomość odgadnie tendencyjną działalność duszy i ciała Twego. Ihr hörtet die Märzausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge, produziert im Studio 3 von Radio Korax, ausgestrahlt bei Radio Korax in Halle, bei Radio Lotte in Weimar, beim FSK in Hamburg und beim Querfunk in Karlsruhe. Ihr hörtet Gerd Roscher und Jan Böhnkost als Experten für die Geschichte der freien Radios, einen gebauten Beitrag über die Grenzen des freien Radios von Anna Lenzen, Patrick Korchmar und Jerome Joswig. Darin waren zu hören Steffi, Elisabeth und Ralf von Radio Korax sowie die Justiziarin der Landesmedienanstalt Sachsen-Anhalt, Verena Schneider. Als Sprecherinnen eines gewissen Gedichtes hörtet ihr außerdem Birgit Hohlfeld sowie Elli, Bassam und Ralf. Am Mikrofon verabschiedet sich bis in einem Monat Lukas Hohlfeld. Streifzüge. Wutpilger Streifzüge durch Meerisches draußen und drinnen. Politik und Kultur sind Biotope einer Gesellschaft, die sich als naturwüchsiger Prozess vollzieht. Conquista. Im engsten unteren Gehirns. Wutpilger unternimmt Streifzüge an die verwilderten Ränder dieser Landschaften. Auf der Suche nach den Spuren der menschlichen Betätigung innerhalb der irreversiblen Zeit. Niemand entfärbt, was jetzt strömt. Getrieben von der Wut, die es braucht, einen Gegenstand zu durchdringen, bewegt vom versagten Glück der bisherigen Generationen, inspiriert von der Hoffnung, die in der Unterbrechung der Geschichte liegt, die eine bewusste werden will. Das Salz einer hier untergetauchten, mit Träne, müht sich die hellen Logbüchertürme aufwärts. Mit der Lust am Medium Radio, der Sendung als Morsezeichen an die unbekannten Verbündeten. Bald blinkt es uns an. Musik.